Na, du bist ja ein ganz hübscher Kerl, mein Kleiner. Ein halbes Kilo sicherlich. Na, vielleicht nicht ganz, aber 350 Gramm hast du bestimmt. Ach was, hau ab und grüß mir deine Kleine. 350 Gramm hätten ja doch nicht gereicht. Hey, Sie! Gentlemen! Senior! Sagen Sie mir mal, Mister, denn wie viel denn haben wir denn heute eigentlich, hä? Heute? Ja, heute. Ja, warten Sie mal, Senior. Wir müssen heute den 12., 14. oder 15. Warten Sie mal. Nee, so genau brauche ich das gar nicht, Mister. Wenn Sie wenigstens das Jahr sagen können. Das Jahr? Ja, na, auf einen Monat genau kann ich Ihnen das schon sagen. Wir haben Mai. Und das Jahr? Ja, 1925 natürlich. Ja. Aber warten Sie mal, ich überlege gerade, wir müssen so den 18. oder 19. heute haben. Den 18. oder 19. Mai? 1925. Ja, 1925 natürlich. Ja, wenn ich bloß wüsste, ob es der 18. oder der 19. ist. Ja, aber das mit dem 1925, das wissen Sie genau. Aber ja, nur den Tag, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber sagen Sie mal, Senior, ja, wussten Sie wirklich nicht, dass wir 1925 haben? Nee, das habe ich vergessen. Ich habe schon ein paar Jahre lang nicht mehr danach gefragt. Ist auch egal. Das Mais, das ist schon wichtiger. Da geht es also der Sommer los. Ja, schöne Aussicht. Ja, das ist nämlich wichtig für uns allen. Da kann man nämlich draußen pennen. Ja, ich verstehe. Na, können Sie das wirklich verstehen? Sie, wo Sie doch Polizist sind? Sind Sie doch, nicht? Jawohl, bin ich, Senior. Dann haben Sie doch nachts ein Bett und im Winter einen Ofen. Ja, allerdings, Senior. Ja, sehen Sie, das habe ich nämlich nicht. Und deshalb interessieren mich immer bloß die Monate, ob es Mai oder Dezember. Das ist nämlich ein Unterschied. Ja, ich verstehe, Senior. Aber welches Jahr, das ist mir egal. Meinetwegen kann es 1925, 45 oder 65 sein. Ganz egal. Wenn es bloß Mai ist. Bleibt ja doch immer dasselbe. Im Sommer ist es warm, im Winter nicht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, weshalb ich eigentlich überhaupt gefragt habe. Ja, natürlich. Ja, gewiss, Senior. Na, Sie brauchen übrigens nicht mehr Senior zu mir zu sagen. Oh, warten Sie mal. Sehen Sie? Ach, du lieber Gott, wieder nicht mehr. Höchstens 350 Gramm. Ah, da hast du aber Schwein gehabt. Ja, nun sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich hier? Aha, jetzt ist es soweit. Habe ich's doch gewusst. Sie sind ein Polizist und da können Sie halt nicht anders. Also, was ich da mache, das sehen Sie doch. Ich angle. Ja, aber Sie werfen ja die Fische immer wieder ins Wasser. Das ist wohl verboten hier bei Ihnen in Spanien, ne? Nein. Ich verunreinige wohl Ihr Hafenwasser meinen Fischen, wie? Ach, im Gegenteil, Senior. Hier können Sie reinwerfen, was Sie wollen. Aber, wenn ich fahren darf, Sie fischen wohl bloß zum Spaß, was? So zur Unterhaltung ein bisschen, wie? Nee, ich angle, weil ich Hunger hab. Ja, aber... Na, das müssen Sie doch zugeben, sind doch alle viel zu klein, wenn man richtigen Hunger hat. Noch nicht mal am Pfund. Aber Sie haben doch schon 6 oder 7 wieder ins Wasser geworfen. Naja, sehen Sie, Mister, wenn ich ja so einen kleinen Kerl an der Angel hab, da tut er mir eben leid. Verstehen Sie? Sind doch alle viel zu klein für meinen Hunger. Ich könnte ja einen hier auf die Kante legen und 3 bis 4 von der Sorte, die würden ja schon reichen, aber vielleicht kriege ich dann gar keinen mehr. Und dann liegt der arme Kerl hier auf dem Pflaster und verreckt und mir nützt er nichts und ihm auch nichts. Schmeiß ihn doch lieber wieder rein. Ja, ja, aber... Nee, wissen Sie, Mister, ich hab gedacht, Sie würden mich nach was ganz anderem fragen. Ja? Mhm. Nach meinen Papieren zum Beispiel. Aber dazu besteht doch gar keine Veranlassung. Sie führen sich doch ganz ordentlich auf. Sie angeln hier. Na schön. Was soll ich Sie denn da nach Ihren Papieren fragen? Ich hab nämlich keine. Ach nein. Na, nun nehmen Sie mich hops, was? Nein. Sie führen sich doch ganz ordentlich auf. Ist doch gar keine Veranlassung. So? Das ist Sie gar keine Veranlassung? Ach, das sind Sie auch der einzige Polizist, für den das keine Veranlassung ist. Da hätten Sie mal Ihre Kollegen in Holland und Belgien und Frankreich sehen sollen. Ja, sagen Sie, das ist wohl sehr schlimm. Keine Papiere, hä? Ja, das muss ja furchtbar sein. Das kann ich Ihnen sagen. Da haben Sie mal ganz genau recht. Und ob das furchtbar ist. Ja, aber wo haben Sie denn Ihre Papiere gelassen? Ah, fragen Sie mich nicht. Ja. Ja, aber was sind Sie eigentlich für ein Landsmann? Yankee. Yankee? Ja, warum fahren Sie denn da nicht ganz einfach heim und lassen sich neue geben? Na, glauben Sie, dass mir einer welche gibt? Natürlich, in Ihrem Heimatland. Na, haben Sie gedacht, Kuchen. Kein Mensch gibt mir welche. Die kennen mich gar nicht. Wissen Sie, was die mir gesagt haben? Es gäbe mich gar nicht. Die wollen nicht mal glauben, dass ich geboren bin. So ist das. Madonna. Jawohl, so ist das. Können Sie mir glauben. Tja, was machen Sie denn nun? Tja, das ist nun gar nicht so einfach. Das will ich aber glauben, Madonna. Nee, Mister, das ist alles nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das gleich erzählen soll. Passen Sie mal auf. Wissen Sie, was eine Laus ist? Na, aber natürlich. Also, das wissen Sie. Schön. Dann wissen Sie vielleicht auch, wie es in einem Uhrwerk aussieht. Ja, natürlich. Mein Vater war ja Uhrmacher. Na, ist ja wunderbar. Also, dann stellen Sie sich mal so ein Uhrwerk vor. Aber nicht so ein gewöhnliches, nicht so von einem Wecker. Nee, von einer Kirchturmuhr. So 10 Meter im Durchmesser und lauter große Wagenräder, die da drinnen kreisen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, natürlich. Gut. Und nun denken Sie sich mal auf einem von diesen Rädern, auf dem größten vielleicht. Da wohnt eine Laus. Nee. Das ist ja unmöglich. Da wohnt doch keine Läuse drauf. Die Räder werden ja dauernd gereinigt. Ach, Sie sollen sich also bloß mal vorstellen, Mister. Ach so. Also, auf dem größten Rad, da wohnt eine Laus. Hm. Und eines Tages, da schläft die Laus ein, das Rad macht einen Ruck und die Laus fällt runter. Und gar nicht so lachen, mein Lieber. Gar nicht so lachen. Das ist nämlich eine furchtbare Situation für so eine Laus. Da sitzt sie nämlich nun zwischen den Rädern und die Räder drehen sich, dass der Laus Hören und Sehen vergeht und die muss nun hin und her springen, damit sie nicht totgequetscht wird von den Rädern und hat keine ruhige Minute mehr im Leben. Ja, Madonna, das ist ja entsetzlich. Und ob das entsetzlich ist, furchtbar ist das einfach, furchtbar. So geht's mir nämlich schon seit 4 Jahren. Ach, da sind Sie wohl auch Uhrmacher, Senior. Nee, ich bin Seemann. Aber von dem Rad bin ich runtergefallen, verstehen Sie? Hä? Ich meine natürlich keine Turmuhr, sondern die Politik, sozusagen. Verstehen Sie? Das kommt mir nämlich alles so wie ein Uhrwerk vor in der Politik. Die Staaten, das sind die Räder und es dreht sich alles und kreist. Ja, so ein richtiges Uhrwerk ist natürlich nicht, denn manchmal gibt es auch einen Krieg, aber für die Laus ist es egal, ob die Uhr vor oder nach geht. Die Laus, die hat sich festzuhalten. Verstehen Sie? Ja, und Sie und ich, wir sind solche Läuse. Mehr nicht. Wir haben uns festzuhalten. Und ich bin eben eingeschlafen und runtergefallen. Amerika hieß das Rad. Und nun hupfe ich hin und her und habe keine Ruhe mehr, weil ich nicht zerquetscht werden will zwischen den Rädern, die Holland und Belgien und Frankreich und Amerika heißen. Aber raufkommen kann ich nur auch nicht mehr. Ach, und dabei haben Sie nun Ihre Papiere verloren. Na ja, doch, wenn Sie keine Papiere mehr haben, dann dürfen Sie nicht mehr auf das Rad rauf und müssen hupfen. Ja, Madonna. Na, wo war das denn? Wo ich mein Papier verloren habe? Ja. In Antwerpen. Ja, aber wie konnte denn das passieren? Ich bin eingeschlafen, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ach, und dabei, da hat man sie Ihnen weggenommen? Nee, nicht weggenommen. Passen Sie mal auf. Ich will das mal erzählen. Ich war auf der Tuscaloosa. Feines Schiff. Ganz neu. Von Baltimore. Und da kamen wir eben mit Baumwolle nach Antwerpen und abends ging ich an Land. Bloß so für eine Stunde, denn um 4 Uhr morgens wollte ich wieder auslaufen. Und um Mitternacht, da ging ich auch wieder pünktlich an Bord. Und wie ich da so auf dem Scheldekai entlang gehe, da steht da so eine Dame. Eine Dame, kann ich Ihnen sagen. Madonna. Blond? Nee, schwarz war sie. Eine schwarze Dame. Sehen Sie? Ja, und ich gehe an ihr vorbei. So, sehen Sie? Und auf einmal, da muss ich husten. Oh, pardon, Madame. Oh, bitte. Ich dachte nämlich, ich hätte Sie erschreckt, habe ich gedacht. So, das haben Sie gedacht. Oh, habe ich gedacht. Aber sagen Sie, Mademoiselle, haben Sie eine Ahnung, wie spät es schon sein kann? Ich habe keine Uhr, mein Junge. Ist wohl schon sehr spät, was? Dann muss ich nämlich laufen, weil wir nämlich... Ach so, dann müssen Sie laufen. Sie sind wohl kein Gentleman. Aber natürlich bin ich ein Gentleman. So, Sie sind ein Gentleman. Ja, dann ob ich einer bin. Und wollen Sie trotzdem eine junge Dame so mitten in der Nacht allein auf der Straße stehen lassen? Es können doch Einbrecher in der Nähe. Vielleicht sind Einbrecher. Wo sind Einbrecher? Vielleicht ist es auch kein Einbrecher, was hier in der Nähe ist, sondern ein Mörder. Was? Man kann doch nicht wissen. Und ich, wissen Sie, ich bin doch so furchtsam. Sehen Sie, Mister, so kam das. Ja, verstehe. Und können Sie sich an die Laus von vorhin erinnern? Aber gewiss. Sehen Sie, so war das. Die Laus schlief ein. Das heißt, ich Schlief ein. Und dann? Dann... Hey. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle. Hey. Ist es schon hell? Du, Mademoiselle. Wach doch auf. Wie viel Uhr ist es denn? Ich hab doch keine Uhr, mein Kleiner. Eins, zwei, drei, vier, ach du lieber Gott, fünf, sechs, sieben, die Tuscaloosa. Ach, Madonna. Jetzt war sie weg. Jetzt war sie weg. Es war sieben und um vier war sie ausgelaufen. Passé. Ja, und die Dame? Ach, die Dame, die Tuscaloosa. Weg, vorbei, nichts mehr zu ändern. Sonne schien, Himmel war blau, Spatzen pfiffen. Vorbei. Ja, dann bin ich dann gegangen und hab mich auf eine Bank gesetzt. An den Scheldekai. Dahin, wo die Tuscaloosa gelegen hatte. Und wo jetzt... so ein großer, leerer Platz am Pier war. Erst habe ich gedacht, ich sollte heulen. Aber dann habe ich mich langgelegt und wollte ein bisschen schlafen. Ich hätte auch geschlafen da am Scheldekai in der Sonne. Aber wissen Sie, Mister, da kam so ein Kollege von Ihnen. Genauso wie Sie einer sind. Nur, dass der so ein bisschen anders war. Nee, eigentlich war der nicht anders. Sie sind anders. Hm. Der andere, der war so, wie sie alle sind. Wissen Sie, Mister, Ihre Kollegen, die kann man schon an der Stimme erkennen. Was Sie denn hier? Das sehen Sie doch. Wenn Sie frech. Habe kein Nachtquartier gehabt. Aber Sie schlafen heute Nacht. Ja, je, was Sie auch alles wissen wollen. Bei der Dame habe ich geschlafen. Sie sind Engländer, nicht wahr? Nee, Janky. Aha. Also Amerikaner. Ja, yes, so nun lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe nichts mit Ihnen zu tun. Aber ich mit Ihnen. Ich bin von der Polizei. Da haben Sie aber Schwein, das ist ein schöner Job. Haben Sie Sorgen oder was wollen Sie von mir? Sie sind Seemann, was? Ja, yes, old man. Haben Sie einen Posten für mich? Wie heißt Ihr Schiff? Tuscaloosa. Ist doch heute Morgen rausgegangen. Um vier. Was Sie auch alles wissen. Sie dachten wohl, es wäre eine Neuigkeit für mich. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Was denn für Papiere? Na, Ihren Pass oder so. Habe ich nicht. Na, dann Ihr Seefahrtsbuch. Mein was, mein... Ach, du liebes Bild. Jetzt zeigen Sie schon her. Also mein Seefahrtsbuch, wissen Sie, wenn Sie das nämlich meinen sollen, dann müssen Sie nämlich wissen... Reden Sie nicht so viel. Wenn Sie das nämlich meinen sollen, dann müssen Sie nämlich wissen, das ist heute Morgen in See gestochen, Glock 4. Wie? Kommen Sie auch zur Sache, Mann. Was heißt in See gestochen? Mit der Tuscaloosa. Ach so. Ja, dann kommen Sie mal mit. Wieso denn? Wohin denn? Werden Sie ja sehen. Sie heißen? Bill. Wozu wollen Sie das eigentlich wissen? Sie wollen also nicht. Gut. Ihre Staatsangehörigkeit? USA. Beweise? Was denn für Beweise? Na, Ihre Papiere. Das habe ich Ihrem Herrn doch schon gesagt. Und Ausweispapiere. Na, haben Sie was gefunden, Straten? Nein, Herr Kommissar, ist nicht drin. Na, wo denn drin? Wir haben bloß mal nachgesehen, ob Sie in unserer Sammlung sind. Unserem Verbrecheralbum. Ach, Sie denken wohl, ich wäre ein Verbrecher? Lassen wir das. Nun sagen Sie mal, was wollen Sie jetzt machen? Tja, wissen Sie, Herr Kommissar, das weiß ich auch noch nicht so genau. Wollen Sie gerne nach Frankreich? Ich? Nee. Wieso? Nach Deutschland. Nach Deutschland? Nee. Also nach Holland. Ja, wieso denn? Aber irgendwo müssen Sie doch bleiben, Mann. Ja, wissen Sie, Herr Kommissar, mir wäre es am liebsten, ich bliebe hier. Aber uns wäre das nicht so lieb. Ach so. Ja, warum denn nicht? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Stellen Sie sich doch nicht so an, Mann. Sie haben keine Papiere. Kein Mensch weiß, wer Sie sind, was für einer Sie sind. Na, das sehen Sie doch. Na eben. Und wir möchten hier in Belgien nicht gerne die Verantwortung für Sie übernehmen. Deshalb werden Sie jetzt nach Holland reisen. Das heißt, wenn Ihnen Frankreich oder Deutschland nicht lieber sind. Nee, nicht nach Deutschland. Also Holland. Straten? Ich mag aber die Holländer nicht. Das ist mir ganz egal, ob Sie die Holländer mögen oder nicht. Machen Sie das gefälligst mit den Holländern ab. In Frankreich wären Sie ja am besten aufgehoben gewesen, aber da wollen Sie ja nicht hin. Nach Deutschland auch nicht. Das ist Ihnen anscheinend nicht gut genug. Jetzt gehen Sie nach Holland, basta. Eine andere Grenze haben wir nicht. Ihretwegen schaffen wir uns auch keine neue an. Warum denn über die Grenze? Na, sollen wir Sie vielleicht lieber in die Nordsee schmeißen? Na also. Ja, wissen Sie, Herr Kommissar, wenn es nach mir ginge, dann blieb ich am liebsten hier in Antwerpen. Es geht aber nicht nach Ihnen. Das wäre mir wirklich am liebsten. Aber uns nicht. Wir wollen nichts mit Ihnen zu tun haben, Mann, kapieren Sie denn das nicht? Warum denn bloß nicht? Weil keiner weiß, wer Sie sind. Wissen Sie was? Für uns gibt es Sie überhaupt nicht. Sie haben keine Papiere. Wer weiß, wer Sie sind? Kurz, für uns belgische Behörden gibt es Sie überhaupt nicht. Und wenn es Sie dann noch geben sollte, dann bitte nicht bei uns. Ach so. Dann bin ich für Sie wohl bloß so eine Art Gespenst. Richtig, Mann, eine Art Gespenst. Ganz richtig. Und bloß, weil die Tuscaloosa rausgegangen ist? Nee, sondern weil Sie keine Papiere mehr haben, keinen beglaubigten Namen, keine Staatsangehörigkeit. Sehen Sie zu, dass Sie wieder Papiere kriegen und wieder ein richtiger Mensch werden. Bis dahin sind Sie jedenfalls für uns nicht vorhanden. Verstehen Sie? Die Welt hat ihre Ordnung. Sie ist in Staaten aufgeteilt. Und wer zu keinem Staat gehört, wer nicht beweisen kann, dass er zu einem gehört, der gehört nicht in die Welt. Erst kommt der Staat und dann kommen Sie. Ja, was sagen Sie, Herr Kommissar? Ich habe immer gedacht, der Staat wäre für die Menschen da und nicht umgekehrt. Nun werden Sie bloß nicht noch frech! Straten! Herr Kommissar! Bringen Sie den Kerl an die Grenze! Jawohl. Sie wissen ja Bescheid. Jawohl, Herr Kommissar. Und Sie lassen sich nicht wieder in Belgien sehen, verstanden? Sonst sperren wir Sie ein und schmeißen den Schlüssel weg. Also los, Straten! Jawohl, Herr Kommissar! Kommen Sie mit? Ich? Ja, Sie. Nee, ich will ja gar nicht weg. Wir haben Sie nichts zu wollen. Also lassen Sie mich los, keine 10 Pferde, bring mich nach Holland. Das werden wir ja sehen. So. Da pass ich mal auf, Mann. Sehen Sie da drüben das Licht? Da, rechts von dem Baum. Nicht so laut, Mensch. Ja, rechts von dem Baum. Das ist schon Holland. Niederland. Haben wir sicher schon davon gehört? Ja, doch. Dann gehen Sie also jetzt geradeaus auf das Licht zu und noch ein Stück weiter, bis Sie an die Bahnschienen kommen. Wenn Sie so weit sind, dann sind Sie schon über der Grenze. Sie werden keine Grenzbeamten treffen. Um diese Zeit sind hier keines, weiß ich. Dann gehen Sie also die Schienen lang, bis Sie zur Bahnstation kommen. Wo ist eine kleine Station? Von da können Sie morgen früh einen Zug nach Rotterdam kriegen. Müssen dem Schaffner sagen, Rotterdam, der de Klasse. Das Holländisch. Ja, ich habe doch gar kein Geld. Gar keins? Nee, das hat alles die schwarze Dame behalten, die in Antwerpen, wissen Sie. Die soll überhaupt in allem schuld. Lassen Sie mich mit Ihren Weibergeschichten in Ruhe. Hier haben Sie 5 Gulden. Damit können Sie gut bis Rotterdam kommen. Danke. Und hier haben Sie auch noch ein paar Zigaretten. Mensch, gib her, den ganzen Tag habe ich nicht. Sie soll still sein. Ja, warum denn bloß? Wir sind doch keine Spitzbuben. Nee, ich nicht. Ich bin von der Polizei. Aber die in Holland, die brauchen uns ja nicht gerade zu hören, sonst nehmen die sie gleich wieder hopp. Och, den sage ich einfach, die belgische Polizei hat mich zu Ihnen hier nach Holland geschickt. Das Maul werden Sie halten, verstanden? Wird Ihnen nämlich keiner glauben. Wieso? Ach so. Ach so ist das. Und dann lassen Sie sich nicht wieder in Belgien sehen. Wir haben ja gehört, was Ihnen der Kommissar gesagt hat. Sie kriegen Zuchthaus, wenn Sie sich wieder sehen lassen. Lebenslänglich. Warnen Sie also. Dann hauen Sie mal ab. Einen Augenblick mal. Ich habe noch eine Frage, die ist mir nämlich eben eingefallen. Was meinen Sie eigentlich, wenn ich in Rotterdam mal zum Konsul gehe? Da muss man doch neue Papiere geben. Der pfeffert Sie raus, wenn Sie sich nicht ausweisen können. Und du hauen Sie ab, verstanden? Ja, also, tschüss denn. Leben Sie wohl. Lass sich nicht wieder blicken. Ja, und das mit dem Konsul, das probiere ich doch mal. Seien Sie still! Der wird ja was. Wo haben Sie denn Ihr Seefahrtsbuch? Verloren, Herr Konsul. Haben Sie einen Pass? Nee, nie gehabt. Ja, sagen Sie, guter Mann, was wollen Sie denn dann eigentlich hier? Ja, sehen Sie, Herr Konsul, ich dachte, dass Sie doch mein Konsul wären und dass Sie mir dann helfen könnten, wieder ein Seefahrtsbuch zu kriegen, dass ich wieder ein Schiff kriegen kann. Ja, wieso denn gerade ich? Das sind doch mein Konsul. Ich Ihr Konsul? Mein Lieber, das müssen Sie mir erstmal beweisen, dass ich Ihr Konsul bin. Na, Sie sind doch amerikanischer Konsul und ich bin doch Amerikaner. Ja, das bin ich allerdings. Aber ob Sie Amerikaner sind, das müssen Sie mir erstmal beweisen. Papiere. Papiere! Sie müssen Papiere vorweisen können. Wir sind doch auf der Tuscaloosa. Das sagt mir gar nichts. Können Sie mir überhaupt beweisen, dass Sie auf der Tuscaloosa gefahren sind? Nee. Na sehen Sie, was wollen Sie dann eigentlich hier? Und wenn Sie mir schon beweisen könnten, dass das mit der Tuscaloosa stimmt, das sagt gar nichts. Sie wissen ja selber, dass es sogar Hottentotten auf amerikanischen Schiffen gibt. Aber sagen Sie mal, warten Sie mal, mein Lieber, sagen Sie mir doch mal, wie Sie eigentlich hierher nach Rotterdam kommen. Die Tuscaloosa hat Rotterdam doch gar nicht angelaufen. Nee, Antwerpen. Na, wie kommen Sie nach Rotterdam? Die belgische Polizei hat mich über die Grenze abgeschoben. Na, kommen Sie mir bloß nicht mit solchen Geschichten, Mann. Sowas tut keine Polizei. Fangen Sie mir bloß nicht an, Geschichten zu erzählen. Dann sind wir gleichgeschiedene Leute. Ja, beruhigen Sie sich nur, Herr Konsul. Ich sag's ja nicht nochmal. Ich will ja bloß ein Schiff. Ein Schiff? Ohne Papier ein Schiff? Und da kommen Sie zu mir? Wo soll ich denn Papiere herbekommen, wenn Sie mir keine geben? Na, was geht denn das mich an, wo Sie Ihre Papiere herkriegen? Da könnte ja jeder kommen. Hätten Sie eben besser aufpassen müssen. Na, Herr Konsul, ich glaube, ich bin nicht der Erste, der seine Papiere verloren hat. Da haben schon ganz andere Leute ihre Richtig, Papiere. Richtig, aber die hatten noch Geld, mein Lieber. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich. Aufs Geld kommt es also an. Wer hat denn was von Geld gesagt? Das waren eben andere Leute als Sie. Leute, die sich ausweisen konnten, die ein Zuhause hatten, eine richtige Adresse. Leute, die ein Gewicht im Staat hatten. Und mit mir? Mit mir können Sie wohl keinen Staat machen. Was? Na, ist schon gut, Herr Konsul. Ist schon gut. Missverstehen Sie doch nicht immer gleich alles. Aber ich verstehe es schon ganz gut, Herr Konsul. Ich verstehe es schon ganz gut. Na, Sie werden schon wieder ein Schiff kriegen, Mann. Kopf hoch. Wird schon alles wieder gut werden. Haben Sie noch Geld, Mann? Woher denn? Na sehen Sie, hätten Sie mir doch gleich sagen können. Hier, damit Sie mal wieder was in den Leib kriegen. Und ein Bett heute Nacht. Danke, Herr Konsul. Aber lassen Sie sich raten, Mann. Erzählen Sie nie mehr solche Geschichten von der Polizei. Die hält den Staat aufrecht, hält Ordnung. Die macht keine dunklen Geschäfte und schiebt keinen über die Grenze ab. Verstehen Sie? Sehen Sie das Licht dort hinten? Das links von dem Baum? Psst, leise, Mann. Ja, das links von dem Baum. Also das ist schon über der Grenze in Frankreich drüben. La France. Haben doch sicher schon mal was von gehört, ne? Ja, doch. Also dann gehen Sie also jetzt geradeaus auf das Licht zu und noch ein Stück weiter, bis Sie an die Bahnschienen kommen. Wenn Sie soweit sind, dann... Halt, Senor. Moment mal. Also das verstehe ich jetzt nicht mehr. Sie waren noch in Rotterdam beim Konsul und jetzt sind Sie schon wieder an der Grenze? Ja, natürlich, Mister. Das war es ja gerade. Ich war kaum beim Konsul rauskommen auf der Straße, da stand schon wieder so ein Polizist da und fragte mich nach meinen Papieren. Und abends war er schon wieder an der Grenze, an der belgischen. Aber wie ich nach Belgien kam, da stand da so ein Grenzwächter, der hat mich auch gleich wieder wahrgenommen. Da haben sie mich dann in der nächsten Nacht an die französische Grenze gebracht. Aber das ist ja furchtbar, Senor. Und ob das furchtbar ist. Aber Sie sollen mich nicht mehr unterbrechen, Mister, sonst werde ich nicht fertig mit dem Erzählen. Ja, aber das ist doch furchtbar. Also... Wie wir da im Dunkeln an die französische Grenze kamen, da sagte der belgische Polizist zu mir... Wenn Sie an das Licht dort kommen, dann sind Sie schon über der Grenze. Ja, und wenn dann so ein Franzmann... Es kommt keiner. Ich weiß hier Bescheid. Sie gehen dann also weiter immer in derselben Richtung, bis Sie zu den Bahnschienen kommen. Und von da können Sie morgen früh einen Zug kriegen. Hey, ich habe doch gar kein Geld. Das hat mir doch die schwarze Dame... Lassen Sie mich mit Ihrer schwarzen Dame in Ruhe. So? Gar kein Geld? Nee, kein Cent. Ach, hier, dann nehmen Sie... Hier 20 Francs. Dann können Sie ein ganzes Stück weit mitkommen. Nee. Lassen Sie sich nicht wieder hier blicken, verstanden? Nee. Nun hauen Sie ab. Na, einen Augenblick mal. Ich hätte nämlich noch eine Frage, Herr Wachtmeister. Was denn noch? Ich wollte Sie nämlich noch fragen, warum ich denn nicht hierbleiben darf. Die in Holland, die haben mich doch erst hierher geschickt. Das kann ich Ihnen dann ganz genau sagen, Mann. Holland ist nämlich ein anständiger Staat, verstehen Sie? Das ist ein Land für richtige Staatsangehörige und Belgien auch. Und die Ausländer, die herkommen, müssen richtige Papiere haben und auch staatsangehörig sein. So, ja, und was bin ich denn? Sie sind ein Individuum, sind Sie. Mein Lieber, ich will mal was sagen. Wenn Sie auch Polizist sind, Frechheiten können Sie sich trotzdem nicht erlauben. Was denn für Frechheiten? Ja, das mit dem Individuum. Das ist ein Polizeiausdruck für solche Leute wie Sie, die keine Papiere haben. Ich bin aber kein Individuum, verstehen Sie? Ich bin ein Mensch, verstehen Sie? Genauso wie jeder andere, auch wenn ich keine Papiere mehr habe. Was sind Sie? Ein Mensch? Wissen Sie, was Sie sind? Ein Aufrührer, ein Umstürzler sind Sie. Mensch, kann jeder sagen. Staatsangehörige brauchen wir. Richtige Papiere müssen Sie haben. Haben Sie verstanden? Ja, also hören Sie. Nun hauen Sie ab. Ja, ich gehe ja schon. Und fahren Sie möglichst weit mit der Eisenbahn, damit Sie hier nicht wieder zu uns herüber abgeschoben werden. lassen sich nicht wieder hier sehen. Nee, bestimmt nicht. Darauf können Sie sich verlassen. Das hat mir gereicht. Die Fahrkarten bitte. Danke. Hey, Sie. Schön. Kann ich mal Ihre Fahrkarte sehen? Morgen. Oh, guten Morgen. Morgen, Monsieur. Ihre Fahrkarte bitte. Ah, meine Fahrkarte, ja. Warten Sie mal ein bisschen. Hier bitte. Danke, Monsieur. Wo wollen Sie denn hin? Ich wollte hier bloß mal so ein Stückchen mit. Ja, aber Ihre Fahrkarte geht ja bloß bis Cambrai. Cambrai? Ja, richtig, da wollte ich ja hin, ja. Und immer so ein bisschen ansehen. Da sind wir aber schon lange drüber raus. Nächste Station ist schon Paris. Ach, schön, liebes bisschen. Der muss ja direkt verschlafen haben. Paris? Ja, Paris. Herrgott, Paris. Ja, aber wissen Sie was, lieber? Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Paris ist doch interessanter als Cambrai. Dann will ich mir eben Paris mal so ein bisschen angucken. Das können Sie natürlich. Kostet aber 61 Franken Nachlöse. Oh, hören Sie mal, lieber, das ist aber keine Kleinigkeit. Ist aber auch eine ganz schöne Strecke. Also, 61 Franken, wenn ich bitten darf. So viel habe ich doch gar nicht mehr. Habe ich mir gedacht. Nicht, das kann man sich aber auch leicht denken, dass nicht jeder Mensch so einfach 61 Franken alle Tage bei sich führt. Ja, was machen wir denn da? Gibt es denn da nicht eine Möglichkeit? Ein Ausgleich, so eine Art Verrechnung? Na, da brauchen Sie gar keine Bange zu haben. Da haben wir schon eine Art Ausgleich. Verrechnen wir schon. Und so bestrafe ich Sie denn im Namen der Französischen Republik wegen Eisenbahnbetrugs zu 10 Tagen Gefängnis. Haben Sie Einwände angeklagt? Nee. Einwände nicht. Abführen. Erster Tag. Einlieferung, Baden, Untersuchung, Zellenverteilung. Zweiter Tag. Abermals Personenfeststellung und Eintragung in dicke Bücher. Nachmittagsempfang beim Gefängniskeistlichen. Dritter Tag. Ich werde gefragt, ob ich schon mal Schürzenbänder angenäht habe. Ich sage nein. Vierter Tag. Ich bekomme Schere, Nadel und Faden ausgehändigt. Fünfter Tag. Sonntag. Sechster Tag. Bekomme meinen Platz im Arbeitshaus. Siebter Tag. Werde einem Gefangenen vorgestellt, der mir zeigen soll, wie man Schürzenbänder annäht. Achter Tag. Der Gefangene zeigt mir, wie man's macht. Neunter Tag. Erfahre, dass morgen der 10. Tag ist. 10. Tag. Nähe am Vormittag ein Schürzenband an. Der Aufseher prüft es eine Stunde lang. Nicht gut angenäht. Muss wieder abgeschnitten werden. Am Nachmittag. Und so entlasse ich Sie hiermit. Besten Dank, Herr Gefängnisdirektor. Haben Sie Beschwerden über die Behandlung während der Haft? Nein, im Gegenteil, Herr Gefängnisdirektor. Gut. Kann ich dann gehen? Ja, das können Sie. Das heißt, Sie wissen, dass Sie innerhalb von 15 Tagen das Staatsgebiet der Französischen Republik zu verlassen haben. Nee, wieso? Das weiß ich nicht. Steht hier unter Ihrem Gerichtsurteil. Ja, wieso, wenn ich mal fragen darf? Weil Sie keine Papiere haben. Stimmt. Habe ich nicht. Ja, aber sagen Sie, Herr Gefängnisdirektor, wo soll ich denn nur noch hingehen? Ich war doch schon überall. Ach, mein Lieber, die Welt ist doch so groß. Das ist sie, da haben Sie recht. Das ist sie ganz bestimmt. Sie finden schon einen Platz für Ihr ferneres Wohlergehen. Das haben Sie aber schön gesagt, Herr Direktor. Schönen Dank. Die Welt ist also groß genug für mein ferneres Wohlergehen. Halt! Stehen bleiben! Oh. Sie haben mir aber einen richtigen Schreck eingejagt, Herr Oberst. Ich bin Sergeant. Oh, nichts für ungut, Herr Sergeant. Sagen Sie mal, Herr Sergeant, wie heißen denn die Berge da drüben? Das sind die Pyrenäen. Oh, das sind aber ganz imposante Erhebungen, was? Wo sind Sie? Sagen Sie mal, was machen Sie hier eigentlich? Oh, ich bin Tourist. Haben Sie Schilder nicht gesehen? Was denn für Schilder? Da am Straßenrand. Nee. Papiere? Tja, mein lieber Herr. Na, dann kommen Sie mal mit. Schon wieder. Mann, Mann, Mann, Mann, was haben Sie denn bloß gemacht? Oh, ist es denn so schlimm, Herr Leutnant? Ach, schlimm, Mann, schlimm, das ist überhaupt kein Ausdruck. Haben Sie denn die Schilder nicht gelesen? Nee, Herr Leutnant. Was soll denn da drauf gestanden haben? Sagen Sie mal, was auf den Schildern steht, Morris. Festungsgebiet und dann klein drunter. Wer innerhalb des Festungsgebietes angetroffen wird, wird gemäß § 281b ohne Verhandlung innerhalb 24 Stunden standrechtlich erschossen. Und dann wieder groß, der Kommandant. Oh, das war ein Ding. Das war gleich ein bisschen doll, was? Ja, und sagen Sie mal, Herr Leutnant, ist der noch in Kraft, der Paragraph 281? 281b. 281b? Natürlich ist der noch in Kraft. Ja, hier, da steht das ja im zweiten Abschnitt. Innerhalb 24 Stunden. Standrechtlich. Und da lässt sich gar nichts dagegen machen? Na, nichts. Ach, und nun ist heute auch noch Sonntag. Da schießen Sie wohl nicht Sonntag. Doch, doch, doch, da, das hat nichts zu sagen. Aber der Kommandant, der kommt erst am Montag früh. Muss ich es machen lassen. Oh, wissen Sie, Herr Leutnant, es ist aber wirklich egal für mich, wer das machen lässt. Ja, aber mir ist das nicht egal. Ich habe ja so etwas noch nie gemacht. Nee, ich habe sowas auch noch nicht mitgemacht. Oh Gott, furchtbar. Rauchen Sie wenigstens? Ja. Oh, danke, Herr Leutnant. Haben Sie Hunger? Oh, aber tüchtig, das können Sie mir glauben, Herr Leutnant. Sie ahnen ja gar nicht, was man seinen letzten Tag für einen Hunger hat. Mann, Sie haben Nerven. Das ist doch kein Spaß. Um Gottes Willen, Herr Leutnant, Spaß? Nee, das darf kein Spaß sein, das mit dem Essen. Ich habe nämlich wirklich Hunger. Das schmeckt's? Teillos, Herr Leutnant. Direkt delikat. Ich habe mein Leben lang noch nicht so gegessen. Gibt denn das jeden Tag hier bei Ihnen? Nein, Mann, das habe ich extra für Sie bestellt. Sonntagsessen für Offiziere. Doppelportion. Ja, sehen Sie das. Das haben wir doch gedacht. Haben wir doch gleich gedacht, dass das eine extra Portion ist. Sehr verwundert, Leutnant. Ich habe sowas noch nie gekriegt. Wissen Sie, Herr Leutnant, wissen Sie, wenn ich immer so ein Essen gekriegt hätte, dann wäre ich vielleicht ein ganz anderer Mensch geworden. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Aber so? Melde, Herrn Leutnant, Kommandant ist gekommen. Gott sei Dank. Oh, Herrgott, Gott sei Dank. Ach, da brauche ich das wenigstens nicht mehr machen zu lassen. Ihnen hätte ich es auch gar nicht weiter übel genommen, Herr Leutnant. Nach dem Essen nicht. Psst. Leutnant Cabernet meldet sich als wachhabender Offizier. Besondere Vorkommnisse dieser Mann hier. Ja, hab schon gehört. Also, Sie sind das. Jawohl, Herr Kommandant. Bin ich. Sagen Sie mal, Sie Unglücksmensch, wie kommen Sie denn bloß hierher? Tja, Herr Kommandant, das muss eine Fügung gewesen sein. Das hat wohl so sein sollen. Sie sind Holländer, nicht wahr? Nee, ich bin Deutscher. Bosch. War man Offizier in der deutschen Armee? Nee, ich war den ganzen Krieg im Gefängnis. In Spionage? Nee. Sondern weil die Deutschen glauben, ich würde nicht erlauben, dass sie Krieg machten. Ja, hätten Sie denn das verhindern können? Na, in Deutschland haben Sie das geglaubt. In welchem Gefängnis haben Sie denn gesessen? In Südfallen. In welcher Stadt? In Deutschenburg. Nie was davon gehört. Ja, das ist auch ein ganz geheimes Gefängnis. Selbst in Deutschland kaum bekannt. Hat der Mann ein Foto bei sich gehabt? Zeichenmaterial? Nein, Herr Kommandant. Wo sind Sie denn über die Grenze gekommen? Bei Straßburg. Da hätten Sie doch über den Rhein schwimmen müssen. Nee, ich meine Saarburg. Und was haben Sie in Frankreich gemacht? Oh, so, beim Bauern gearbeitet. Und wo wollen Sie denn jetzt hin? Nach Spanien. Was wollen Sie denn in Spanien? Ja, sehen Sie, Herr Kommandant, jetzt wird es Winter. Und in Spanien ist es doch so hübsch warm. Also nach Spanien wollen Sie? Ganz recht. Ja, aber jetzt nicht mehr. Und warum nicht? Na, weil ich jetzt doch erschossen werde. Oh. Und wenn ich Sie jetzt nicht erschießen lasse, versprechen Sie mir dann, dass Sie so schnell wie möglich nach Deutschland zurückgehen? Nein. Nein? Lieber schießen. Sehen Sie, Herr Kommandant, Deutschland hat den Krieg verloren und muss jetzt bezahlen. Und ich will nicht mitbezahlen. Junge, das hat Sie gerettet. Ich will nicht sagen, warum, damit Sie nicht alle kommen. Aber jetzt darf ich Sie gehen lassen. Was meinen Sie, Herr Carpentier? Ich halte die Auffassung des Herrn Kommandanten für die allein richtige. So, Mann, Also jetzt werde ich Sie unter Bewachung zur Grenze bringen lassen. Und dann lassen Sie sich hier nicht wieder sehen. Verstanden? Jawohl, Herr Kommandant. Also hauen Sie ab, sofort. Ja, aber ich... Noch was? Ja, ich hätte noch eine Frage da an den Herrn Leutnant. Ja, dann fragen Sie. Sagen Sie mal, Herr Leutnant, ich habe aber noch kein Abendbrot. Was? So kam ich nach Spanien. Ja, Gott im Himmel und allen Heiligen, das ist ja furchtbar. Tja. Das ist ja ganz furchtbar, was Sie da alles erlebt haben. Das ist ja gar nicht vorzustellen. Und seitdem da sind Sie nun bei uns. Nee, Mister, das war da vor 3 Jahren. In der Zwischenzeit bin ich zur See gefahren. Ach, da haben Sie also Ihre Papiere doch noch wiederbekommen. Nee, ohne Papiere. Geht denn das? Ja, das geht. Bei welcher Reederei denn? Bei gar keiner Reederei. Das ist eine ganz besondere Sorte von Schiffen. Ach so, da gibt's besondere Schiffe für Seeleute ohne Papiere. Tja, da gibt's eine besondere Sorte. Und jetzt machen Sie sozusagen Urlaub. Urlaub, naja, kann man auch so nennen. Ich will mal was sagen, Senor. Ich bin arbeitslos. Ach je. Na, ich hab's nicht mehr ausgehalten auf meinem letzten Kasten. Naja, manche Kapitäne müssen aber auch zu schlimm sein. Na, nicht bloß die Kapitäne. Schiffe auch. Die Mannschaft auch, alles. Na, dann erholen Sie sich erstmal richtig, ehe Sie wieder losfahren. Kann ich nicht. Hab kein Geld. Ja? Wenn ich Ihnen was vorschießen darf? Mensch, Mister, was sind Sie bloß für eine Art von Polizist? Na, man ist doch schließlich auch Mensch. Seien Sie still. Nichts von Mensch, Mister. Das dürfen Sie nicht sagen, das ist verboten. Haben Sie nicht gehört? Sie sind ein Aufrührer, ein Umstürzler, wenn Sie von Mensch reden. Ja, aber was wollen Sie denn dann machen? Nee, komm, behalt mal deine paar Kröten. Hast ja selber nicht viel. Ich gebe dir ein Wort. Heute Abend vielleicht. Auf den großen Amerikaner, der da vorne festgemacht hat? Nee. Ach so, auf den Passagierdampfer da aus Liverpool, hm? Wollt es wohl mal fein haben, wie? Nee, auf den auch nicht. Ja, aber sonst ist doch gar kein Schiff hier. Doch, ist. Hinten im Kohlenhafen. Ja, aber das ist doch kein Schiff, was da hinten liegt. Das ist doch bloß ein Haufen Dreck und Rost. Na, das ist die besondere Sorte von Schiffen, die ich brauche. Madonna, da rate ich Ihnen aber mal. Nee, lassen Sie mal. Das ist schon das Richtige für mich. Ich weiß ja schon Bescheid. Wollen wir hingehen? Ja. Ja, kommen Sie doch mal. Ja, aber da rate ich Ihnen wirklich von ab, Senor. Da ist er. Na, was habe ich gesagt? Haufen Rost und Dreck. Jo. Können Sie den Namen lesen? Nee. 2 Buchstaben bloß. Jo. Das andere ist gar nicht mehr zu lesen. Eine Flagge hat er auch nicht. Doch, da hinten. Das ist doch bloß ein Fetzen. Ein paar Franzen, sonst nichts. Keine Farbe. Ja, das ist schon die richtige Nationalität für mich. Also, da wollen Sie wirklich... Ich kann doch nicht länger, Mister. Hey! Hinten und Sila! Hey! Wund und Schott! Herrje, Senor, das scheint ja ein Mensch zu sein. Ich hab gedacht, es wäre eine Vogelscheuche. Was will denn der von Ihnen? Augenblick mal, Mister. Was für ein Job? Ja, ich habe wirklich gedacht, das wäre eine Vogelscheuche. Nee, das ist schon so eine Art Mensch. Ja. Kenne ich schon. Was will denn der von Ihnen? Er fragt, ob ich Arbeit haben will. Nee, Stauger! Fein! Brauchen wir gerade! Ja, da rate ich Ihnen aber wirklich von ab, Senior. Ja, Mister. Rat in der Maschine! Brauchen wir welche? Wann geht ihr denn raus, ha? Gleich! Wohin wollen Sie denn? Nach England! Habt Sie aber Schwein! Wir haben Stückgut für Liverpool an Bord! Sie kennen Na, lassen Sie mal lieber, Senor. Was zahlt ihr denn? Englisch Geld. Und Essen? Reichlich. Dann muss ich wohl. Nee, lassen Sie lieber ab, Senor. Ich rate Ihnen ab. Geht doch nicht, Mister. Tschüss. Wir sehen schon mal wieder. Na, lassen Sie lieber. Na, was ist? Ja, ich komme ja schon. Und, Lassen Sie es gut gehen, Mister. Es geht gleich los. Ja, ja, ich komme ja schon. Und tschüss. Tschüss, Mister. Tschüss, Senor Marinero. Namen, Mister. Namen? Kennen mich wohl nicht mehr, was? Sie? Ja, woher? Madonna, Senor, ja, sind Sie es denn wirklich, Senor? Aha. Ja, Madonna, wie sehen Sie denn aus? Fein, was? Sind Sie noch auf diesem Schiff, auf Ihrer Jurike, ja, da bin ich noch drauf. Sie haben damals also nicht abgemustert, Ich meine, Sie wollten doch nach England. Ach, wir waren ja gar nicht in England. Aber der hat's doch gesagt, diese Vogelscheuche damals. Ja, der hat nach mir gesagt. Das hat aber alles nicht gestimmt. Nur, dass wir gleich ausgelaufen sind. Sonst hat nichts gestimmt. Können Sie sich noch erinnern, dass ich Ihnen gleich abgeraten habe, als ich diesen Kasten, diese Jorike gesehen habe? Mit der ist nicht gut Salz lecken, habe ich Ihnen gesagt. Ja, das stimmt, das haben Sie gesagt. Aber können Sie sich auch erinnern, dass ich Ihnen mal was von der Laus erzählt habe, die von Ihrem Rad runtergefallen war? Ja, richtig, Senor, weiß ich noch. Sehen Sie. Ich kann mich ja noch gar nicht beruhigen, wie Sie aussehen, Senor. Haut und Knochen und nur noch Fetzen auf dem Leib. Ja, Sie sind elend. Ja, wollen Sie nur hier an Land bleiben? Ach, wo denn? Ja, wo liegt denn Ihr Schiff? Hinten, wieder im Kohlenhafen. Aber ich will mal was sagen, Mister. Wenn Sie ein paar Persenenlogger haben, dann komme ich gleich wieder und wir heben einen zusammen. Ja. Ja, also gut, ich muss nämlich noch mal an Bord. Ja, ist ja? Gut. Ja. Dann können wir ja gleich mal da in die Kneipe gehen. Ja, ist gut, ja. Komm nach, ja. Ah, nichts haben die sich gehalten. Was sie versprochen hatten. An nichts. Das heißt, eigentlich hatten sie ja gar nichts versprochen. Ich war nur reingefallen auf das Gerede. Wir liefen ja gleich aus damals. Ja, ich habe sie ja gesehen. Und kaum waren wir draußen, da musste ich zum Käpt'n draufkommen, zum Anmustern. Das ist ein Schwein. Mensch, schon eine Stimme wie 1000 Schufte zusammen. Und rechts von ihm, da stand dann diese Vogelscheuche, die sie ja gesehen haben. Wissen Sie, wer das war? Was er an Bord vorstellte? Das war der zweite Ingenieur. Ingenieur nennt sich sowas. Er stand neben dem Alten und guckte ihm über die Schulter, wie der meine Personalien in die Musterrolle schrieb. Sie sind der neue Trimmer. Trimmer? Nee, ich bin Heizer, Captain. Von Heizer habe ich nichts gesagt, Kapitän. Das ist richtig, aber ich habe gefragt und Sie haben mit Ja geantwortet. Was ist denn das nur, Mr. Dills? Ich denke, es ist alles in Ordnung. Also ich will sofort aussteigen, Captain. Ich denke nicht daran, das Trimmer zu fahren. Ich will mich bei der Hafenpolizei beschweren. Sie haben versucht, mich zu shanghaien. Wer hat Sie shanghaiet? Ich? Das ist eine unverschämte Lüge. Mr. Dills, damit will ich nichts zu tun haben. Das haben Sie auszubauen. Ich habe gesagt, wir brauchen noch Maschinenpersonal. Richtig, das haben Sie gesagt. Und gehören Trimmer nicht zu Maschinenpersonal? Allerdings, aber ich habe... Da ist also alles in Ordnung. Hätten Sie eben Heizer sagen müssen? Können wir also schreiben? Wie heißen Sie? Piep. Ja, aber Senor, Madonna, Sie heißen doch Bill? Ich würde diesem Schwein nicht meinen guten Namen sagen. Nationalität? Ägypten. Die Heuer für Trimmer ist 70 Pesetas. Was? 70 Pesetas? Haben wir das nicht gewusst? Ich habe angemustert für englische Heuer. Mr. Delt, was ist denn das nun wieder, Mr. Delt? Habe ich Ihnen vielleicht englische Heuer versprochen? Allerdings, Sie haben mir englische Heuer zugesagt. Schreien Sie nicht so, Mann. Wie ist das nur, Mr. Delt? Ich bin da so endlich leid. Von englische Heuer habe ich gar nicht gesprochen, Sir. Doch, das haben Sie, das kann ich beschwören. Schwören Sie bloß keinen Meineid. Englisch Geld habe ich gesagt. Ja, ist wohl auch das in Ordnung. Wo wollen Sie abmustern? Im nächsten Hafen. Das können Sie ja nicht. Sie haben für Liverpool gemustert. Na ja, Liverpool ist doch der nächste Hafen. Nein, ich habe für Griechenland deklariert, aber ich habe meine Absicht geändert und gehe nach Marokko. Sie haben gesagt Liverpool und ausdrücklich erwähnt, dass ich in Liverpool abmustern kann. Ein Wort wahr. Ich habe gesagt, wir haben ein Stück gut für Liverpool und er könne abmustern, wenn wir nach Liverpool gehen. In Ordnung, das stimmt. Wir haben 8 Kisten für Liverpool. Ölsardinen, glaube ich. Wenn ich mehr kriege, gehe ich nach Liverpool. Eher nicht. Wollen Sie nur Ihren Namen hier drunter setzen? Unter das Papier? Niemals. Niemals! Wie Sie wollen. Dann unterschreiben Sie bitte, Mr. Dels, ja, als Zeuge. Das genügt auch. Ach, geben Sie schon her, Captain. Ich unterschreibe selber. Ist dann doch alles vorbei. Na sehen Sie. Dann gehen Sie in den Kesselraum runter und treten Sie Ihren Dienst an. Du der Heizer? Ja. Wie heißt denn du? Gregor. Und du? Lasky. Wie heißt denn du? Pipip. Bist du auch Heizer? Nee. Trimmer. Wir sind hier beide zusammen auf Wache. Ist schlimm hier, ne? Oh, wirst du ja sehen. Uns essen? Fraß. Nie noch. Ja, und Geld kriegst du auch nicht. Immer bloß ein paar Kröten Vorschuss. Den Rest beim Abmustern. Aber abmustern kannst du nicht. Sonst geht dein Geld flöten. Doch, kann ich. Ich will in Liverpool raus. Da kommen wir ja nie hin. Na, dann woanders. Hast du Papiere? Nee. Na also. Glaubst du, dass ein Seemannsamt dich abmustern lässt, wenn du keine Papiere hast? Hm? Habt ihr auch keine Papiere? Nee. Nee. Was bist du für ein Landsmann? Und du? Ich war mal Janky. Mann, du, da bist du aber der erste Janky, dem es so geht. Ich hab noch keinen getroffen. Ich war mal Deutscher. Bei uns gibt's mehr von unserer Sorte. Hast du deine Papiere auch verloren? Nee. Ich habe in Oberschlesien gewohnt. Aber wie das polnisch wurde, da war ich auf See. Und nur erkennen sie mich beide nicht mehr an. Die Deutschen nicht und die Polen auch nicht. Und du, Gregor? Bin aus Armenien. Uns haben die Türken rausgeschmissen. Ja, und jetzt kann ich nirgendwo mehr reinkommen. Geht's denn allen so hier in Bar? Allen. Hat keiner Papiere mehr. Doch, der zweite Ing, der... Die darf aber keinen zeigen, du. Lauter Tote. Sind für die Welt draußen alle tot. Kein Arsch kümmert sich mehr um uns. Wenn uns nirgendwo ein Land mehr sehen lassen. Das ist ein richtiges Totenschiff, die Afrika. Wisst ihr, was ich mal gelesen habe in einem Buch? Früher in Rom, da haben sie so einen Zirkus gehabt. Da sind alle Leute reingegangen und haben zugeguckt. War aber kein Zirkus mit Elefanten, Seiltänzerinnen und so. Nee, nee, das war ein Zirkus mit Menschen. Lauter solche wie wir. Gladiators nannten sie die. Und die mussten sich gegenseitig im Zirkus totschlagen. Die Leute, die haben zugeguckt und geklatscht. Die Damen auch. Aber bei uns guckt keiner zu. Die gucken alle weg. Ah, Madonna, Madonna, Madonna. Sie, sagen Sie mal, Mister. Ja, was ist denn, Senor? Geben Sie noch eine Buddel aus? Ja, gewiss doch, natürlich. Ja, aber erzählen Sie doch noch mal weiter. Ja, wo waren wir denn? Ach ja, passen Sie mal auf. Du, Lasky? Hm? Ich habe Hunger. Du auch? Ich auch. Lasky? Hm? Ich will was sagen, Lasky. Na, was denn? Hm? Weißt du, was wir für eine Ladung im Raum haben? Nee. Die ist ja verschlossen. Ich habe aufgemacht. Ach. Weißt du, was drin ist? Nee. Was denn? Kisten. Ich habe zwei aufgemacht. Was waren drin? Konserven. In beiden. So. Hm. Ich habe ein paar Dosen mitgebracht. Ja? Ja. Dann zähl mal her. Warte mal, hier steht's hier drauf. Moment mal, ich geh mal unter das Licht. Marmelade. Zähl mal die große her, ja? Kornettbeef. Machen wir mal eine auf, was? Ja, natürlich. Gib mal her. So. Richtige Marmelade, du. Oh, schmeckt ganz gut. Ja, war ein guter Gedanke von mir, was? Hier, komm, kannst du mal. Ja. Du, Lasky, weißt du was? Hm? Das Zeug, das schmeckt aber komisch. Hm. So, also nach Stauferfett. Hm? Hm. Kerne, die sind auch noch drin. Nee, du, warte mal. Warte mal, du, das sind ja gar keine Kerne. Warte mal. Hm? Du, Lasky, guck mal her. Weißt du, was das ist? Na, was denn? Patronen sind das, für ein Brownie. Kannst du sehen? Das ist aber ein Ding. Komm, komm, mach die andere auch mal auf. Ja, ja. Siehst du? Auch. Was ist denn das da? Ein Brownie. Passt zu den Patronen. Du, das ist aber ein Ding. Du Schweine. Und in Papieren steht Pflaumenmus. Und die Schweine machen Krieg damit. Na, welche Schweine? Oh, weiß ich. Es gibt ja immer welche, die Krieg machen und solche Pflaumenmus-Patronen hier brauchen. Und uns sagen sie nachher, der Mensch muss Moral im Leibe haben. Ja. Und die Welt ist ja so groß, lieber Freund. Ja, bloß für dich selber, für diese zu klein. Die haben nicht mal mehr Platz für uns ein. Aber wenn sie es für gut befinden, dann morden sie und machen Krüppel und rauben die Kinder von den Müttern und nehmen den Frauen die Männer. Die machen den Staat und pusten ihn auf wie einen Luftballon. Und dann steht er am Himmel, der Luftballon, und alle müssen ihn anschauen und nachreden. Das ist unser Staat. Das ist unser neuer, lieber Gott. Seh doch, was wir für einen schönen, neuen, lieben Gott haben. Seh doch. Und die Schweine, die den Luftballon aufgepustet haben, die stehen beiseite und reiben sich die Hände und machen Gebote und Gesetze. Und wenn es ihnen passt, dann schmeißen sie alles über den Haufen. Und wenn sich einer wundert, dann nehmen sie ihre bunten Fahnen und wehen sie den Leuten von den Nasen rum, bis ihnen ganz schwindlig wird und sagen, das muss so sein. Wir müssen jetzt so ein bisschen Krieg machen. Bloß so ein bisschen. Der neue liebe Gott, der will so, der Luftballon. Und die Leute sind still und wagen sich nicht, den Mund aufzumachen und gehen in den Krieg. Und dann dauert die Schweinerei Jahre und Jahre und keiner kommt zurück. Und wir liefern Pflaumenmus dazu. Mit Steinen. Mit kleinen Messingkernchen, die eine ganze Bleikugel oben drauf haben. Das machen wir. Wir bringen ihnen ins Haus, was sie brauchen. Weil wir sonst vor Hunger krepieren, wenn wir es nicht tun. Lasky? Mhm. Ich war mal oben. Die Küste ist zu sehen. Berge? Mhm, ziemlich hoch. Na, das ist Marokko. Eine ganze Menge Segel sind da auch zu sehen. So kleine, wie sie die Araber haben. Na, da werden sie wohl kommen und sich die Ladung holen. Ein Pflaumenmus mit Kernen. Und wenn da so ein Wachschiff kommt? Kommt keins. Ist nie eins gekommen. Ja, und wenn eins kommt? Der Alte lässt sie doch nicht kriegen. Na, ja, die sind aber schneller als wir, die Wachboote. Trotzdem. Ja, und wenn es schießt? Dann schießt es eben. Ja, und wir? Ja, glaubst du denn, dass du so schnell hier unten rauskommst, wo alles so verbaut ist? Das ist doch dem Alten egal. Ja, und wenn sie den Alten dann kriegen? Das ist doch dem Reeder egal. Der hat die Jorike schon ganz schön versichert. Kannst du mir glauben? Ja, wo wohnt denn der Reeder? Weiß ich doch nicht. Weiß kein Mensch. Ja, der muss doch irgendwo sitzen. Sicher. Im Clubsessel. Im Clubsessel. Madonna, Madonna. Hey, Mister. Ja, ja, was ist denn, Senor? Geben Sie noch eine Buddel aus? Aber ja, doch. Lasky. Lasky! Rico! Was ist denn, Pippi? Oh, ich kann nicht mehr. Mein Herz. Ich kann nicht mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Na, ruhig, Mann. Leg dich erst mal hin. So, siehst du. Und trink hier mal. Das Wasser stirbst nicht gleich. Stirbst du nicht so leicht, Pippi. Aber ich krieg doch keine Luft mehr. Ruhig. Du musst dich nicht so aufregen. Du musst ruhig sein. Mach's nicht gleich schlapp. Wir helfen dir doch, wenn du schlapp machst, der Lasky und ich. Wir sind doch keine von den Gladiators, die sich totschlagen, damit die anderen was zum Lachen haben. Ich geh mal rauf, Pipip. Hol was zu trinken. Ich muss mal Luft holen. Ja, geh mal zu. Der Lasky soll aufs Feuer aufpassen. Ist gut. Ah! Lasky! Nico! Was ist denn, Mann? Das Dampfrohr da oben! Der Gringo, der ist gerade da oben, hörst du? Da wo denn? Da oben, da vom Schott, da hörst du nicht. Ja, stell doch ab, Mann! Wo ist denn das Ventil? Ja, ich mach selber. Ja, dann nicht du selber, lauter Dampf. Gib mal einen Engel daher. Was ist denn los? Ach, der Herr Ingenieur, der hat uns gerade noch gefehlt. Was ist denn los hier? Jetzt kommst du, Schwein, auch noch. Halt die Fresse! Siehst du ja! Dieser Mistkram, das ist alles verrottet, alles Mist. Ey, jetzt das Gras abgebrochen. Was ist denn los, Lasky? Hau ab, du Hund, du! Sonst ich schmeiß dich ins Feuer, du Hund, wenn ich runterkomme. Ja, was ist denn? Deine Schuld! Ist alles verrottet, du Hund, du! Das werde ich Ihnen anstreichen! Hör ab! Sonst kommt noch was geflogen! Du, warte mal, lass mich hier so noch ein Ventil. Hier, warte mal, ich hab's gleich. Aber Krieger, das ist ein Krieger. Na, der ist nicht mehr hier, ne? Der ist wohl noch rausgekommen. Gott sei Dank. Nee. Hier ist er. Hier liegt er. Rico. Hey. Komm mal her, Pippi. Ja? Komm mal her. Pass mal an, ne? Ja. Vorsichtig. Langsam. Na komm. So, leg mal hin. Mensch, der ist ja kochend heiß. Kochendes Wasser in den Klamotten. Gregor. Weißt du was, Pippi? Was denn? Der ist tot. Was meinen Sie denn? Was ist denn? Gibt es so eine Buddel aus? Ja, natürlich, Senor. Gleich, ja. Aber das ist ja... Ja, aber das ist, da können Sie doch nicht bleiben. Das ist ja die Hölle. Hölle, ja. Da können Sie nicht bleiben, Senior. Bleib ich aber. Ja, da gehen Sie ja vor die Hunde. Ja, hier gehen alle vor die Hunde. Also das geht ja nicht. Wissen Sie doch, Mister, die Laus, von der ich Ihnen mal erzählt habe, die Laus, die von dem... Ja, ich weiß nur, Senior, die fiel vom Rad. Von dem Rad, richtig, die kommt nun nie mehr rauf. Aber wie soll denn das nun weitergehen? Geht immer weiter so. Das muss doch mal ein Ende haben. Hat ein Ende. Aber wie denn, Mann? Ja, da gibt ja noch mehr Dampfrohre, die platzen. Ja, Senior, daran dürfen Sie jetzt gar nicht denken. Ach, denke ich auch nicht dran. Braucht ja auch kein Dampfrohr zu sein. Da müssen Sie doch mal runter, Senior. Sie können doch da nicht bleiben auf der Jorike, meinen Sie. Ja, bleibe ich auch nicht immer. Nee, dürfen Sie auch nicht, Senior. Einmal, da gehen wir da runter, Mister. Wissen Sie, was schlechtes Wetter ist? Regen? Ja, das ist nicht bloß Regen. Sturm, Taifun. Wissen Sie was davon? Nee, habe ich nie erlebt. Aber das muss ja furchtbar sein. Kann ich Ihnen sagen, ist furchtbar. Das brummt in der Takelage wie so eine Bassgeige. Und die Wogen, die sollen ja werden wie die Häuser so. Ja, werden sie auch. Wie hört sich denn das bloß an? Das muss ja furchtbar sein. Wie sich das anhört, Herrn. Denken Sie sich mal so ein Dutzend Trommeln, die wirbeln alle miteinander. Und dann kommt eine Posaune dazu und dann kommt das immer näher und näher und dann ist es da. Und dann wird alles weiß und gischt und Sie sehen nichts mehr und Sie hören nichts mehr. Und dann wieder die Trommeln und dann die Posaune und dann... Das hört nicht mehr auf und wird immer höher und furchtbarer und die Seen, die werden wie Berge und... Kommen! Und mitten in all dem Weltuntergang, da schwimmt dann die Jorike. Lasky? Das ist aber ein Wetter, Lasky. Was denkst du denn, Lasky? Ja, das ist ein Wetter. Die Lugen. Das halten die Lugen nämlich nicht mehr lange aus, glaube ich nicht, Lasky. Ach, ist ja egal. Jawohl. Ja, wenn das die Lugen nicht mehr aushalten lassen... Lasky! Ah, was ist denn? Die Lugen, die sind eingeschlagen! Der Schott! Ist schon so weit. Der Schott! Das rennt auch nicht mehr! Der Schott, Lasky! Komm doch raus! Schott! Ja, ich komm schon. Lasky, komm! Du, das macht die nicht mehr lange! Bist du hier, Lasky? Ja, hier. Gut, halt dich fest, Lasky, ja? Ja. Wo sind denn die anderen? Ja, ich hab keine gesehen, die sind wohl... Was ist denn das? Worauf wir hier liegen? Ja, ich glaube, das ist das Kartenhausdach von der Jorike. Die Jorike. Ja, nun ist sie weg. Und die anderen auch. Ich glaube. Ja, wie bist du da drauf gekommen? Auf das Kartenhausdach? Ich weiß auch nicht. Auf einmal leben wir so hergeschossen aus dem Wasser. Junge, Mal gut, dass du mich da raufgezogen hast. Du, Lasky. Ich glaube, der Gregor, der hat mich gehabt. Bei dem ist es schnell gegangen. Er war auch gleich tot dann. Ja. Und wir? Ich glaube, es flaut ab. Was machst du denn, Lasky? Was machst du denn? Ich musste gerade dran denken. Jetzt brauchen wir nämlich keine Papiere mehr. Ja, kein Konsul und kein Hafenamt. Du, Philipp, Philipp, da ist ja die Jorike. Da, die ist ja gar nicht untergegangen. Wo denn? Da, unter dem Stern. Siehst du, Wo denn? Da? Nee. Doch, ganz deutlich. Siehst du, Jorike. Jorike! Mensch, Lasky. Du, wenn es doch wenigstens nicht Nacht wäre, dann... Lasky, du musst ruhig sein, sonst verlierst du doch zu viel Kraft. Die brauchen wir doch zum Festhalten. Ja, festhalten. Festhalten, gut festhalten. Gut. Ich mag noch nicht sterben, Bibib. Lasky, Mensch. Mensch, Lasky. Bibib. Bibi, wenn das auch alles bloß Elend und Dreck ist, ja, aber ich atme noch, doch. Ich atme doch noch und mag doch nicht. Ob wir wenigstens noch die Sonne aufgehen sehen, Bibi? Festhalten, Lasky! Festhalten! Mensch! Da! Ah! Verlustmeldung. Der Dampfer Jorike ist seit dem 18. März überfällig und wird als verschollen erklärt. Forderungen sind beim Hafenamt Zimmer 342 einzureichen. Der Hafenkapitän. Da wird wohl keiner mehr Forderungen haben an die Jorike. Nur der Reeder. Und der geht nicht zum Hafenamt, der geht zur Versicherung. Wie hieß doch der junge Mensch gleich damals? Bill. Pipip hat er sich auch mal genannt. Bill. Ja. Ganz richtig. Da hat er also doch recht gehabt, damals. Wissen Sie, was schlechtes Wetter ist? Nicht bloß Regen, nee, Sturm, Taifun. Das ist furchtbar, kann ich Ihnen sagen. Und dann kommt das näher und näher und immer näher. Hat er doch recht gehabt, der arme Kerl. Wissen Sie noch die Laus, von der ich Ihnen mal erzählt habe? Die Laus? Ja, ich weiß noch. Die fiel vom Rad. Und ich hab's ihm doch gesagt, er sollte nicht auf diese Jorike gehen. Es geht wohl nicht anders, wenn man keine Papiere hat.